Zwölftes Kapitel. Kessin, 31. Dezember. Meine liebe Mama, das wird nun wohl ein langer Brief werden, denn ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Jetzt liegen die Weihnachtstage schon weit zurück. Wie gern hätte ich euch hier bei mir gehabt. Obwohl ich doch froh und glücklich sein sollte, weine ich sogar manchmal ein bisschen. Innstetten darf das nicht wissen, aber bald werde ich mich nicht mehr allein fühlen. Der Arzt hat mir gesagt, es sei jetzt sicher, und Innstetten zeigt mir jeden Tag, wie sehr er sich darüber freut. Wie glücklich ich selber darüber bin, brauche ich dir nicht zu sagen. Endlich werde ich Leben um mich her haben, oder, wie Gerd sagt, ein liebes Spielzeug. Ich bin doch selbst noch fast ein Kind. Ich denke, in den ersten Julitagen wird es soweit sein. Dann musst du kommen, oder besser, wenn ich wieder auf den Beinen bin, dann komme ich zu euch. Ach, wie ich mich darauf freue. Auch das Kind wird fühlen, dass es dort zu Hause ist. Sicher findest du es sonderbar, liebe Mama, dass ich nicht dich nach Kessin einlade, das Badegäste hat und Schiffe und sogar ein Dünenhotel. Doch unser landrätliches Haus ist eigentlich kein richtiges Haus, sondern nur eine Wohnung für zwei Menschen, und wir haben nicht einmal ein Esszimmer. Im ersten Stock gibt es noch einen großen Saal und vier kleine Zimmer, aber sie stehen leer. Du wirst sagen, man könnte das leicht ändern, aber es ist nicht zu ändern, denn das Haus, das wir bewohnen, ist ein Spukhaus. Jetzt weißt du's. Innstetten würde sich sehr ärgern, wenn er wüsste, dass ich dir davon geschrieben habe. Ich hätte es auch nicht getan, denn seit vielen Wochen bin ich nicht mehr gestört worden, aber Johanna sagt, es kommt wieder, wenn eine neue Person ins Haus kommt. Da kann ich dich doch schlecht einladen. Ich will auch nichts darüber schreiben. Es ist eine Geschichte von einem alten Kapitän, der Chinafahrer war, und seiner Enkelin, die mit einem jungen Kapitän kurze Zeit verlobt war und an ihrem Hochzeitstag plötzlich verschwand. Das ginge ja noch, aber was wichtiger ist, ein junger Chinese, den ihr Vater aus China mit zurückgebracht hat, ein Freund des Alten, ist kurze Zeit später gestorben. Sein Grab liegt neben dem Friedhof. Wenn ich mit der Kutsche dort vorbeifahre, habe ich Angst. Ich sehe ihn auf dem Grab sitzen. Denn ach, meine liebe Mama, gesehen habe ich ihn, als ich nachts allein zu Hause war. Es war schrecklich. Und in so ein Haus soll ich dich einladen? Und Innstetten hat auch nicht sehr schön reagiert. Erst sagte er, ich solle darüber lachen. Aber dann scheint es wieder, er glaube selbst ein bisschen an den Spuk. Von Spuk spricht auch unser Kutschersfrau, die immer bei ihrem schwarzen Huhn sitzt. Schon das könnte einem Angst machen. Und nun weißt du, warum ich kommen will. Heute Abend haben wir Silvesterball. Ich werde vielleicht tanzen. Der Arzt meint, das wäre gut für mich. Innstetten hat es mir auch erlaubt. Und nun Grüße und Küsse, Papa, und die anderen lieben. Alles Gute zum neuen Jahr. Deine Effi. Der Silvesterball hatte bis in den frühen Morgen gedauert. Effi hatte im Mittelpunkt gestanden, aber auch hier keine Freunde gefunden, so dass nach Silvester alles beim Alten blieb. Manchmal wurde sie von den Adeligen Nachbarsfamilien besucht und mussten dann Gegenbesuche machen. »Ja, Gerd, wenn es sein muss«, sagte Effi jedes Mal, »aber ich langweile mich zu Tode.« Und so wäre es ein sehr trauriger Winter geworden, wenn Gieshübler nicht gewesen wäre. Fast täglich ließ er ihr Zeitungen, Obst, Schokolade oder auch eine schöne Blume bringen. Oder er kam selbst, um ein Stündchen mit der jungen Nabe zu plaudern. Ihr Mann war lieb und gut, aber wenn es dunkel wurde, zog er sich in sein Zimmer zurück, um noch ein wenig zu arbeiten, und ließ Effi mit dem Hund allein. Wenn sie dann um 9 zusammen Tee tranken, las Innstetten ihr aus der Zeitung vor und sprach über Bismarck.